Kundgabe 7049. Empfangen am 26.02.1958. Satanisches Wirken. Gegenwirken verkörperter Lichtwesen. Die Hölle hat ihre Pforten geöffnet, und es treiben die Bewohner dieser Hölle ihr Unwesen auf der Erde. Teils verkörpert als Mensch, teils geistig einwirkend auf die Gedanken der Menschen oder auch, dass sie den eigenen Willen der Seele zurückdrängen und von dem Körper Besitz nehmen. Und darum wird in der Endzeit auch das Wirken des Satans offensichtlich sein, denn die Menschen vermögen ihm zu wenig Widerstand zu leisten, weil ihnen die Kraft der Liebe fehlt, gegen die er machtlos ist. Aber von Seiten Gottes wird auch den Menschen Hilfe gewährt, soweit diese annahmewillig sind. Auch von seiner Seite ist ungewöhnliches Wirken zu verzeichnen, und im gleichen Maße, wie sich die Kräfte der finsteren Welten äußern und die Menschen ungewöhnlich bedrängen, sind auch Kräfte des Lichtes am Werk, die ebenfalls gedanklich den Menschen beistehen, aber auch in fleischlichen Verkörperungen den Menschen zu Hilfe kommen, die als Mensch mitten unter Menschen weilen und also den Kraftstrom aus Gott ihnen zuführen und somit als Mittler dienen zwischen Gott und den Menschen, der ihnen Hilfe bringen will im Kampf wider den Satan. Und so wird es auch erklärlich sein, dass diese Lichtbringer überall auf der Erde anzutreffen sind, dass sie aber nicht erkannt werden als solche von den Menschen, die zum Anhang des Gegners gezählt werden müssen. Es ist in der Endzeit fast unmöglich geworden, dass Gott sich äußern kann durch einen Menschen, dessen Seele den Gang durch die Schöpfung genommen hat. Es wäre daher eine Verbindung von ihm zu den Menschen kaum möglich, wenn sich nicht Seelen des Lichtes zum Gang über die Erde erbieten würden, um den Menschen zu helfen, die noch nicht völlig in der Gewalt des Gegners sind. Es sollten zwar alle Menschen sich zum Aufnahmegefäß des göttlichen Geistes gestalten, um nun auch die Stimme des Vaters zu vernehmen. Und es wäre dies auch möglich, wenn die Menschen ein Liebeleben führten, nach dem Willen Gottes. Aber sie sind weit davon entfernt. Die Eigenliebe beherrscht sie. Und daher hat der Gegner Gottes Gewalt über die Menschen bekommen, die er auch nützet, zu ihrem Verderben. Aber es gibt auch viele schwache, noch unentschiedene Menschen, die ihm noch nicht gänzlich verfallen sind. Und um deren Willen steigen Lichtwesen in großer Zahl zur Erde, und Gott selbst spricht durch diese Lichtwesen jene an. Und es ist dies eine unerhörte Gnade, es ist gleichsam ein Gegenwirken, das dem Gegner noch viele Seelen entreißen kann, die sich dieser Gnade aufschließen und sich ansprechen lassen von Gott. Aber es werden auch solche Gnadenbeweise Gottes nicht zwingend auf die Menschen wirken. Es wird jedem Einzelnen freistehen, ob er sich ansprechen lassen will, oder seine Ohren und Herz verschließet, wenn ihm ein Lichtträger entgegentritt. Die Erde ist voll des satanischen Geistes, weil der Fürst der Hölle seine Vasallen der Erde zugeführt hat, die nun ihre böse Gesinnung auf die Menschen zu übertragen suchen. Und es gelingt ihnen in erschreckendem Maße. Und so stehen sich die Geister gegenüber, ob sie als Mensch verkörpert sind oder geistig auf diese einzuwirken suchen. Das Lichtreich und das Reich der Finsternis hat sich zur Erde begeben, und es findet der geistige Kampf auf der Erde statt, wie auch im geistigen Reich. Die Wesen des Lichtes werden für Gott und sein Reich streiten mit einer Waffe, die ihnen Gott selbst zuträgt, mit der reinen Wahrheit, die überallhin Licht ausstrahlen kann. Und wer sich in diesem Lichtkreis bewegt, der wird auch Kraft empfangen, den finsteren Kräften Widerstand zu leisten. Diese aber haben als Waffen die Güter der Welt, und sie treiben die Menschen an zu immer größerer Gier nach irdisch-materiellen Werten, zur Sinneslust, zur Herrschsucht und sie verfinstern stets mehr den Geist derer, die ihnen verfallen. Und so streitet das Licht gegen die Finsternis, das Gute gegen das Böse, die Wahrheit gegen die Lüge. Es streiten die Wesen, die von oben kommen, gegen die Bewohner der Hölle. Doch erstere mit der Kraft aus Gott, während letztere vom Satan ihre Kraft beziehen. Doch den Menschen ist es überlassen, wer den Sieg davon trägt. Aber sie sind nicht hilflos der Gewalt des Feindes ihrer Seelen ausgeliefert. Sie werden stets Helfer zur Seite haben, so wie nur der Gedanke oder Wille in ihnen auftaucht, von böser Gewalt frei zu werden. So arg auch in der Endzeit das Treiben und Wüten des Gegners von Gott ist, es braucht kein Mensch, ihm zu erliegen. Denn die Hilfe Gottes ist jedem Menschen sicher, der nicht dem Gegner verfallen will. Und darum wirket Gott selbst durch seine Lichtwesen auf die Menschen ein, die sich ihm im freien Willen zugesellen, um die Bindung zwischen der finsteren und der lichtvollen Welt herzustellen. Und es werden daher immer häufiger solche Lichtboten unter den Menschen auftreten. Es wird Gott immer dringlicher zu den Menschen sprechen und sein Wirken wird desto offensichtlicher sein, je mehr das Wüten des Gegners von Gott erkennbar wird. Denn der Kampf zwischen ihm und dem Gegner wird währen bis zum Ende, bis dessen Macht gebrochen ist, bis er samt seinem Anhang gebunden wird und eine neue friedliche Zeit hereinbricht, wo er die Menschen nicht mehr bedrängen kann und der geistige Kampf für eine Zeit sein Ende gefunden hat. Und dann wird Friede sein auf Erden und die Menschen werden in ständigem Verband stehen mit Gott, mit den Lichtwesen, die unter ihnen weilen und sie weiterhin belehren werden, wie es zuvor geschah, dass sie die Stimme Gottes auch direkt vernehmen werden und also sie ein seliges Leben führen werden im Paradies der neuen Erde. Amen.